René Benko soll da seinen Anteilseignern noch versprochen haben, dass der Net Asset Value der Signa Holding, also die Vermögenswerte abzüglich der Schulden, bei 7 Milliarden Euro im Base Case liegen würde. Eines der vielen Versprechen, die er nicht würde halten können. So hatte Benko den Anteilseignern der Holding zunächst eine Dividende für 2021 zugesagt, wollte sie dann später liefern, habe aber bis heute nicht gezahlt, wie der enttäuschte Aktionär in seinen Aufzeichnungen vom 3. Mai 2022 notierte. Richtig schmerzhaft aber wurde es für die Gesellschafter der Immobiliengesellschaft Prime Selection. Die Dividende für 2022 sollte komplett ausfallen, obwohl die Gesellschaft zumindest bilanziell noch Gewinne schrieb. Die Begründung? Wegen der Insolvenz von Galeria Karstadt Kaufhof müsse man Rücksicht nehmen auf die öffentliche Meinung und dürfe keine Dividenden ausschütten. Tatsächlich störte sich die Politik daran, dass die Immobilieninvestoren weiter kassierten, obwohl Galeria nur mit staatlichen Hilfen von insgesamt 680 Millionen Euro wiederbelebt wurde. Doch Benko verteidigte das Vorgehen unter anderem im Interview mit dem Manager-Magazin 2021 damit, dass unser Immobilienbereich völlig separiert ist von unseren Handelsaktivitäten. Was allerdings nur formal stimmte, weil der Immobilienbereich insbesondere von den Kaufhausmieten lebt. Die Prime-Investoren verzichteten jedenfalls sehr ungern, zumal viele von ihnen den Eindruck hatten, dass Benkos interne Begründung eigentlich nicht stimmig sei. Und zwei Investoren, Kühne sowie die RAG-Stiftung, bestanden darauf, dass ihre Dividenden um den Jahreswechsel 2022-23 tatsächlich ausbezahlt wurden. Benko schrieb daraufhin seinem Geschäftsführer per Mail, sie sollten das Geld überweisen. Diejenigen, die leer ausgingen, erfuhren davon erst im Zusammenhang mit der Insolvenz Ende 2023 und waren sauer über die Ungleichbehandlung der Aktionäre. Gut möglich, dass die Dividendenzahlung angefochten wird, womit das Investment von Kühne und der RAG-Stiftung möglicherweise noch verlustreicher wird. Selbst wenn Kühne seine Gewinnausschüttung in Höhe von 16,5 Millionen Euro für 2022 behalten könnte, hätte er einen miserablen Deal gemacht. Denn noch im Frühjahr und Sommer 2022 hatte er zum sehr hohen Stückpreis von 88 Euro Aktien nachgekauft und damit insgesamt mehr als eine halbe Milliarde Euro investiert. Auch wenn sich langsam Unmut breit machte unter den Gesellschaftern, so verstand es René Benko meist, ihnen seinen Willen aufzuzwingen. Seine spezifische Mischung aus Überreden, Schmeicheln und Betteln funktionierte gut in den einzelnen Sparten wie der Prime, aber genauso in der Holding, in der wichtige Gesellschafter wie Ernst Tanner, Hans-Peter Haselsteiner oder Thorsten Töller investiert waren. Das hatte für diese den Vorteil, dass ihre Interessen identisch mit denen René Benkos waren, denn er hielt über seine Privatstiftung ebenfalls Anteile an der Holding. Mindestens zwei Nachteile allerdings nahmen die Holding-Investoren in Kauf. Sie konnten erstens, anders als Benko, nicht freihändig in die anderen Sparten reinregieren. Und die Holding hatte, zweitens, fast keine eigenen Vermögenswerte, sondern nur Anteile an den einzelnen Sparten. Wenn da nichts mehr zu holen war, trocknete der Geldfluss zu der Holding aus und es blieben nur noch Kosten und Schulden. Umso wichtiger wäre für die Holding-Gesellschafter eine konsolidierte Bilanz gewesen, also eine Übersicht über die tatsächliche finanzielle Lage des Gesamtkonstrukts nach Abzug aller konzerninternen gegenseitigen Beteiligungen, Forderungen und Schulden, Lieferungen und Leistungen. Das aber hatte Benko trotz einiger Anläufe von Gesellschaftern nie geliefert, sodass nur er und einige Geschäftsführer, wie der Finanzchef Manuel Pirold, einen wirklich tiefen Einblick hatten. Die anderen sahen allenfalls einen Ausschnitt aus der Wirklichkeit, neben der Fassade noch einige der Innenräume. Den gesamten Bauplan hatte ihnen der Architekt der Signa nie geliefert. Dabei hatte etwa Thorsten Töller mehrmals vergeblich versucht, endlich eine transparente Konzernbilanz zu bekommen. Im Juli 2019 rang er Benko in dessen Villa in Sirmione am Gardasee tatsächlich die Zusage ab, man werde das in Angriff nehmen. Die Konzernbilanz sollte, so die Maßgabe des Hausherrn, allerdings nicht veröffentlicht, sondern nur den Gesellschaftern zur Verfügung gestellt werden. Es passierte wieder so gut wie nichts, auch nicht, nachdem Töller das Thema im März 2021 in Berlin erneut angesprochen hatte. Nicht einmal die regelmäßig als mangelhaft monierten Unterlagen zu den Gesellschaftersitzungen wurden besser. Aber selbst mit dem von Benko stark eingeschränkten Gesichtsfeld konnten Aktionäre inzwischen zahlreiche Warnzeichen erkennen, vor allem in der wichtigsten Gesellschaft, der Prime Selection. Es sanken, moderat noch, die bisherigen Immobilienwerte um rund 8%. Vor allem aber wurde operativ längst kein Geld mehr verdient. Netto ergaben sich für 2022 dramatische Verlustzahlen. Die Signa Holding schrieb 505 Millionen Euro Verlust. Die Signa Prime 1,09 Milliarden Verlust. Die Signa Development kam auf 316 Millionen Verlust und die Signa Retail auf 1,39 Milliarden Verlust. Macht mehr als 3 Milliarden Euro in Rot. Die Folge? Immer zwanghafter musste Benko neue Geldgeber ausfindig machen. Oder vorhandene per Kapitalerhöhung erneut schröpfen, so wie 2022 per Kapitalerhöhung bei der Prime Selection. Wie ernst die Lage war, zeigt auch eine andere Zahl der Prime-Bilanz. Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr waren drastisch auf 1,4 Milliarden Euro gestiegen. Das heißt, die Zinsbelastung würde auf jeden Fall erheblich teurer, dafür sorgten schon die nach oben schnellenden Zinsen. Aber erst einmal musste René Benko im Laufe des Jahres 2023 für diese Summe überhaupt neue Geldgeber finden. Wie sollte das gehen? Auf die Banken konnte Benko seit dem Einschreiten der Aufsichtsbehörden nicht mehr zählen. Sie ergriffen die Flucht vor der Signa. Das zeigte sich auch bei Benkos wichtigstem Projekt, dem Hamburger Elbtower. Dass die Landesbank Hessen-Thüringen, Helaba, Anfang 2023 ihre Kreditzusage für den Elbtower endgültig zurückzog und die eigenkapitalschwache Signa damit auf den veranschlagten Baukosten von 950 Millionen Euro fast allein sitzen bleiben würde, erfuhren die meisten Gesellschafter auch erst Monate später. Genau wie die Stadt Hamburg, die mit Benko ihr aktuell größtes architektonisches Renommierprojekt bauen wollte.